Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, herzlich willkommen. Heute Donnerstag, 11. April 2013 zum Podiumsgespräch zum Thema Bitcoin mit Jens Christian Fischer. Die AG Geldordnung und Finanzpolitik hat dazu eingeladen. Wir freuen uns, dass der Jens Christian die Zeit gefunden hat, zu uns zu kommen, um uns über das Thema Bitcoin zu informieren. Die AG Geldordnung selbst hat sich noch nicht intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Sicherlich einige einzelne Mitglieder, aber im Fokus der AG war es noch nicht. Wir haben heute den Bernd und den Safot als Moderatoren da und da würde ich vorschlagen, dass ich dann auch gleich an die beiden übergebe. Ja, Bernd, mach du. Okay, bitte, Safot. Nee, mach du bitte. Ja, und dann begrüße ich euch heute auch alle zu unserem Themenabend hier erstmal. Und Safot, ich weiß nicht, willst du auch noch ein paar einführende Worte zum Thema direkt sagen? Ja, also erstmal auch hallo heute Abend und begrüße euch alle hier. Ich habe mal auch ein paar Gedanken gemacht. Vielleicht kommen wir dann im Anschluss von dem Vortrag in eine Diskussion und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und einen interessanten Abend heute. Ja, dann brauchen wir jetzt jemand, der erstmal so eine Art Initialvortrag oder so hält. Ich weiß nicht, wer von euch beiden das tun will. Rudi, du oder... Nein, unser Gast wird das tun. Der Jens Christian Fischer wird jetzt erstmal so 10, 15 Minuten einen kleinen Vortrag halten, was er dann mit dem Thema Bitcoin zu tun hat, was er da so macht. Und danach gehen wir dann übers Pad, die Fragen, die dort gestellt wurden. Und wenn wir damit durch sind, dann machen wir eine freie Runde übers Mikrofon. Ich würde sagen, Jens Christian, fang einfach mal an. Ja, alles klar. Gut, danke. Mein Name ist Jens Christian Fischer, ich lebe in der Schweiz und habe mich schon ein paar Jahre mit Bitcoin befasst, aus Interesse erst. Das kam vor, ich glaube, 2, 3 Jahren, kam das mal auf, wurde irgendwo auf Slashdot beworben, hier Kryptowährung, Hacker, anonymes Geld und so weiter. Und das Ganze ist ein Thema, das mich interessiert. Ich habe vor vielen Jahren schon mich interessiert für Sachen wie DigiCash. Das sind gänzlich anonyme Gelder. Da gibt es Arbeiten von David Chaum drüber, der sehr viel Kryptologie neu entwickelt hat, damit das klappt. Das hat sich aber nie wirklich durchgesetzt. Es gab bis anhin eigentlich kein gescheites elektronisches Geld. Das hat natürlich ganz einen Haufen verschiedene Gründe dafür. Jetzt muss da ein bisschen mit dem Push-to-Talk zurechtkommen und meine Notizen auch blättern. Also was ist das Ziel von dem Ganzen? Man will ein elektronisches Zahlungsmittel haben. Wir sind im 21. Jahrhundert und es kann nicht angehen, denkt man sich, dass man weiterhin mit Geld bezahlt, sondern es müsste eigentlich elektronisch gehen. Was wir aber haben im Moment ist eigentlich nur die Elektronifizierung von bestehenden Geldmitteln, ob das jetzt Bankkonten oder Kreditkarten oder ähnliche Sachen sind, das ist immer noch normales Geld. Das ist nicht ganz einfach, das ist nicht unbedingt sicher, das ist vor allem nicht schnell im Vergleich mit was elektronisch eigentlich machbar wäre. Es ist nicht günstig. Ein Kollege von mir hat sich letzthin 400 Euro aus Israel überweisen lassen nach Deutschland. Das hat 17 Euro gekostet und keine der beteiligten Banken konnte erklären, wie dieser Betrag zustande kommt und für was der da ist. Überweisungen sind nicht anonym. Es gibt ganzen Haufen Sachen, die eigentlich für etwas Besseres sprechen. Aber es gab lange keine Alternativen zum normalen Geld. Dann gibt es verschiedene Arten, wie man Geld machen kann, wie man elektronisches Geld machen kann. Es gibt eigentlich zwei Hauptunterschiede. Das eine sind diskrete Münzen, sage ich mal. Das sind Tokens, kryptografisch signierte Tokens, die man frei herumreichen kann. Das ist dieses erwähnte DigiCash von Chaum. Das hat sich aber nicht wirklich durchgesetzt und das ist auch mit Patenten zugestopft. Das kann man nicht nachbauen. Und das zweite Modell kennt ihr vielleicht aus Second Life oder aus World of Warcraft. Das sind zentralisierte Dienste, die in diesen Fällen eine Ingame-Währung anbieten, die durchaus auch gehandelt wird. Also es gibt diese World of Warcraft Miner in China oder so, die für einen Hungerlohn 16 Stunden pro Tag spielen, um virtuelles Gold zu erzielen, das dann mit richtigem Geld gekauft wird. Das sind also die zwei großen Unterschiede, ist entweder man hat ein komplett dezentrales System, wo Münzen diskret herumwandert, oder man hat ein zentrales System mit einer zentralen Kontoführungsstelle. Jetzt, wieso oder was sind die Probleme von elektronischem Geld? Das größte Problem ist sicher, dass Geld mehrfach ausgegeben werden kann, wenn es digital ist. Man muss also irgendwelche Mechanismen haben, die verhindern, dass Geld mehrfach ausgegeben werden kann, Double Spending. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, wenn es digital ist, ist es sehr einfach zu kopieren oder mehr zu machen, was zu Inflation führt. Es kann auch sein, dass wenn man ein zentrales System hat, das in dem eine Bank in Anführungszeichen dahinter steht, ob das jetzt Blizzard ist, World of Warcraft oder andere Systeme, dann haben die volle Kontrolle über das eigene Geld. Ganz ähnlich wie bei richtigem Geld, wie wir jetzt letzthin festgestellt haben in Zypern, wo plötzlich der Staat auch auf Bankkonten zugreifen kann. Und das sind schlussendlich alles riesige Probleme und die haben einen Single Point of Failure im Sinn von einer zentralen Lösung. Jetzt kommt Bitcoin und macht da ein paar Sachen anders. Bitcoin ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Es gibt keine zentrale Ausgabestelle von Geld. Es gibt keine zentrale Bank. Es gibt kein zentrales Vertrauen. Und das ganz tolle Konzept an Bitcoin ist, dass ein Kontobuch geführt wird, in der jede Transaktion vermerkt ist. Und dieses Kontobuch ist dezentral. Also jeder beteiligte Client am Bitcoin-Netzwerk führt dieses Kontobuch. Und das Netzwerk einigt sich darüber, über die Integrität dieses Kontobuches. Da gibt es verschiedene kryptografische Mechanismen, die sicherstellen, dass dieses Kontobuch allgemein anerkannt wird von allen Beteiligten anerkannt wird. Und das ist, so als Nebenbemerkung, das ist das zentrale spannende Element an Bitcoin neben dem ganzen Währungsteil, ist, dass das Bitcoin-Protokoll es ermöglicht, einen Konsens, dass sich eine Gruppe von sich gegenseitig nicht vertrauenden Nodes Konsens herstellen können. Also das ist so ein, wenn man will, ein Abfallprodukt, aber ein unglaublich spannendes dabei. Das Ganze ist in einem Netzwerk, selbstregulierenden Netzwerk gemacht. Dieses Netzwerk schaut dafür, dass es gesund bleibt, wenn man so will. Ich habe vorher kurz gesagt, ein Problem ist, dass man einfach Geld erzeugen kann, weil es digital ist. Das Netzwerk ist so gebaut und so konzipiert, dass es sich regelmäßig überprüft und den in Anführungszeichen Schwierigkeitsgrad anpasst an die Rechenleistung, die momentan dieses Netzwerk zur Verfügung hat, um neue Coins zu erstellen. Dann vielleicht ein paar Daten zur Finanzgeschichte oder was überhaupt an Geld dahinter steht. Bitcoins sind so gebaut worden, dass es in insgesamt nur 21 Millionen Bitcoins je geben wird. Das wird erreicht sein im Jahr 2140 ungefähr, wobei das Ganze eine asymptotische Kurve ist. Wir haben im Moment den Zustand, dass wir etwas mehr als 11 Millionen Bitcoins erzeugt haben. Die sind also im Markt. Und in den nächsten 4 Jahren wird das nächste Viertel erzeugt. Dann wieder 4 Jahre wird ein Achtel erzeugt, in den nächsten 4 Jahren ein Sechzehntel und so weiter. Also das Netz reguliert sich insofern auch, dass die Zunahme an Geld immer langsamer wird und gegen 21 Millionen Coins asymptotisch hingeht. Diese Coins sind aufteilbar. Die Entwickler haben das vorgesehen, dass man die bis auf 8 Nachkommastellen hinunterbrechen kann. Die Hoffnung natürlich, die dahinter steckt, ist, dass diese Coins immer mehr Wert gewinnen, dass man also nicht ein Coin braucht, um irgendwas zu kaufen, sondern ein Tausendstel oder ein Millionstel Bitcoin ausreicht, um, was weiß ich was, einkaufen zu gehen. Also, dass der Wert so gemacht wird, dass der Wert an sich zunimmt von der ganzen Geldmenge und dass durch diese Unterteilung auch mit kleinen Beträgen dann hantiert werden kann. Also dass die Beschränkung auf 21 Millionen kein eigentliches Problem darstellt. Dann stellt sich jetzt die Frage, ja, Währung ist ja schön und gut, aber was kann ich damit machen? Und was ihr wahrscheinlich in letzter Zeit gesehen und gehört und gelesen habt, ist, dass sehr viel spekuliert wird mit Bitcoin. Es gibt verschiedene Währungen, es gibt verschiedene Wechselstuben, die Bitcoins gegen US-Dollar oder Euro oder Yen und so weiter verkaufen. Und die Gesamtkapitalisierung des Bitcoin-Netzwerkes war, ich habe jetzt gerade nicht die aktuellsten Zahlen, war vor etwa zwei, drei Wochen war es 1 Milliarde US-Dollar. Dann bis vorgestern etwa waren es deutlich mehr. Und seit vorgestern ist der Wert der Währung im freien Fall, der hat über 50% eingebüßt. Und es ist im Moment ist gerade das nackte Chaos herrscht in der Bitcoin-Gemeinde, bei den Leuten, die sie jetzt neu dazu eingekauft haben. Denn dieser Wert hat sich massiv verringert. Ich weiß nicht, wie hoch die Gesamtkapitalisierung ist, aber ich schätze mal irgendwo um 1 Milliarde. Das ist nicht wahnsinnig viel. Also es gibt Leute, die sagen, ja, Bitcoin ist das nächste große Ding und ganz toll und so weiter. Wenn man sich aber die Zahlen anschaut in Relation zu anderen Währungen oder zu anderen Geldflüssen, die da sind, ist Bitcoin ein absolut unbedeutender kleiner Punkt auf dem Radarschirm. Das äußert sich auch in der Anzahl von Transaktionen, die pro Tag gemacht werden. Das sind im Moment, schätze ich, um die 100.000 Transaktionen. Können wir aber nachher, wenn ich hier einen Finger frei habe, dann kann ich die Zahlen auch ganz genau noch sagen. Und einfach noch, um Vergleichszahlen zu haben, der Umsatz von die Devisenumsatz, jetzt wie es mit Umtauschen zwischen US-Dollar und Euro war 2010 muss ich rechnen 1.100 Milliarden Dollar pro Jahr. US-Dollar gegen Schweizer Franken kenne ich jetzt bei 168 Milliarden und Bitcoins gegen US-Dollar, das ist irgendwie 0,005 Milliarden Dollar. Das ist wirklich unbedeutend im Moment. Trotzdem ist das in den letzten Tagen ein unglaublicher Hype entstanden. Es gibt verschiedene Theorien oder Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wieso ist das so, wieso ist der Wert von Bitcoins von Anfangsjahr war der um die 15 US-Dollar auf über 240 geklettert. Was passiert da? Es gibt Leute, die behaupten, dass das mit Zypern zu tun hat oder mit dem geplanten oder gefürchteten Zusammenbruch des Euros mit Spanien und Portugal. Genaues weiß man nicht. Also es kann diese Gründe haben. Es kann auch völlig andere banale Gründe haben, wie dass Leute damit regulieren, was ganz sicher der Fall ist, und dass der Kurs künstlich volatil gehalten wird, um halt Gewinne abzuschöpfen. Das ist nicht ganz klar. So, dann, wenn man jetzt eine Währung hat, dann fragt sich ja, was hat die für einen Wert? Und vielleicht eine Frage vorweggenommen, ja, wie kann es sein, dass etwas, was einfach im Rechner entsteht, Wert hat? Währungen sind doch irgendwie, wir sagen, harte Währungen sind irgendwie durch Gold gedeckt oder durch andere Wertstoffe oder durch was auch immer, durch etwas Wertvolles. Und das stimmt schlichtweg nicht. Also seit 1971 ist die Goldbindung oder das Goldbacking des US-Dollars aufgehoben worden unter Nixon. Auch in anderen Ländern gibt es keinen Zusammenhang mehr zwischen Währung, zwischen den sogenannten harten Währungen und irgendwelchen tatsächlich harten Werten, was sicher auch mit dazu geführt hat, dass wir diese ganze Finanzblase, die wir in den letzten Jahrzehnten und verstärkt in den letzten Jahren erlebt haben, miterlebt haben, weil Geld kann einfach vermehrt werden. Und was mit den Kreditgeschäften passiert, wo Kredite Kredite decken, das bläst das Ganze unglaublich auf. Also auch normales Geld, der Euro oder der Dollar oder der Schweizer Franken, sind genauso Fantasiewährungen wie Bitcoins jetzt. Es gibt keinen effektiven Wert dahin, dass man sagt dem Fiat-Geld. Das Geld bekommt einen Wert, weil die Leute dran glauben. Also wenn alle Leute im Euroraum an den Euro glauben, dann hat der Euro einen Wert. Und wenn sie das Vertrauen verlieren, dann verliert er einen Wert, wie wir jetzt sehen. Mit Bitcoin ist es genau das Gleiche, dass diese Coins, diese elektronischen Tokens haben an sich keinen Wert. Aber dadurch, dass genügend Leute hingehen und sagen, ja doch, ich finde, das hat einen Wert, entsteht dieser Wert. Und der ist tatsächlich, wie gesagt, am Steigen. Das hat sich in den 2,5 Jahren oder 3 Jahren, seit es das Projekt gibt, hat sich der Wert massiv erhöht. Die erste kommerzielle Transaktion, die bekannt ist, war, dass sich jemand eine Pizza gekauft hat bei jemand anderem und der hat dafür 70.000 Bitcoins bezahlt. Das sind nach heutigen Währungen sind das gegen ja mehrere Millionen Euro oder Dollar, die da wären. Aber Bitcoins hat angefangen, eine gewisse Reputation zu erhalten als sehr einfaches Zahlungsmittel, im Sinne von, man kann einfach Geld hin und her schicken, das User Interface ist nicht wirklich einfach, sondern etwas, das ein Informatiker oder ein Freak eher liebt, also man kann das noch nicht den Eltern vorsetzen, denke ich mal. Es ist etwas kompliziert, aber es ist unglaublich einfach, Geld von A nach B zu verschieben. Ich brauche eine kryptografische Adresse, das ist ein langer String. Wenn ich den weiß, kann ich irgendjemandem irgendwo auf der Welt Geld schicken und das geht ratzfatz. In Sekunden ist das dort und es entstehen praktisch keine Transaktionsgebühren. Das haben verschiedene Organisationen genutzt, unter anderem WikiLeaks vor ein paar Jahren hat angefangen, Bitcoins zu akzeptieren als Spenden, weil sie von den Finanzinstituten abgeklemmt wurden. Aber unterdessen kann man eigentlich Beliebiges kaufen mit Bitcoins, ob das jetzt ein Bed and Breakfast ist oder ein Hotel oder WordPress-Blogs bezahlen. Es gibt immer mehr Firmen, die tatsächlich Bitcoins als Zahlungsmittel akzeptieren. Und das, denke ich, das ist das wirklich Spannende an dem Ganzen, also weniger der spekulative Ansatz, auf den wir vielleicht nachher noch zu sprechen kommen, sondern dass sich Bitcoin ganz langsam auch als ernstzunehmende Alternative für wirklichen Einkauf von Gütern oder Dienstleistungen bezahlt, macht oder genutzt werden kann. Und das ist der tatsächliche Charme von dem Ganzen. Dann, was man auch in den Zeitungen liest immer wieder, das sei eine Hackerwährung und natürlich nur für illegale Sachen zu gebrauchen. Man könne Drogen und Waffen damit kaufen. Das stimmt insofern. Also es ist nicht anders als bei normalem Geld. Mit dem kann man auch Drogen und Waffen kaufen. Das wird meines Erachtens total überbewertet und das ist eigentlich wie das Internet. Als das Internet aufkam, sagt man mal auch, ja, boah, da gibt's ganz viele schlimme Sachen. Das ist nichts anderes als ein Spiegel der Gesellschaft. Also das Internet ist nicht schlimmer als unsere Gesellschaft und Bitcoin als Währung ist nicht schlimmer als andere Währungen. Was mit dem im Sinne von, was kann man damit anstellen, was kann man damit kaufen? So, dann stellt sich die Frage, vielleicht, wenn man jetzt diese alternative Währung, die anonym ist oder mindestens pseudo-anonym ist, die sehr einfach Geld von A nach B verschieben kann, über Landesgrenzen hinweg, beziehungsweise es kennt gar keine Landesgrenzen, wie kommt man dazu? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten oder zwei konkret. Man kann Geld wechseln in einem Exchange. Currency Exchange, da gibt es verschiedene Webangebote, die mehr oder weniger gut sind, die mehr oder weniger reguliert sind. Da haben sich in den letzten Monaten die Finanzregulatoren dazu geäußert. Es gibt die großen Exchanges, die stehen unter den ganz normalen Anti-Geldwäsche-Gesetzen, die müssen sich an Vorschriften halten, Benutzer müssen sich registrieren und ausweisen und so weiter. Das ist also alles seriös. Vor ein paar Tagen hat auch die Finanzaufsicht hat ein etwas längeres zu Bitcoin geschrieben und das ist als akzeptierte Währung, also es ist nichts Illegales, sondern eine weitere Währung, die akzeptiert wird, auf die auch Steuern anfallen, also die ganz normal gehandhabt wird. In Europa ist das auch es gibt ein Paper, den Link kann ich euch später geben, gibt es, ist akzeptiert. Das ist nichts, es ist nichts mehr Schattenwältiges, es sind durchaus respektable Firmen und Institutionen, die dahinter stehen, die das betreiben. Es gibt zum Beispiel eine Bitcoin-Wechselfirma aus Frankreich, die eine Banklizenz hat, beziehungsweise mit einem Mal bezahlen kann. Wenn man Geld an diese Firmen schickt, kann man mit dem Geld nachher kaufen und verkaufen, handeln. Und das ist etwas, was sehr fiepert. Da wird spekuliert damit. Sicher das auch ein Teil, was mit dem Kurs in der letzten Zeit passiert ist, diese spekulative Geschichte. Das zweite, mit Coins zu kommen, ist sich selber zu schürfen. Das die sogenannten Miner, die das machen, Computer hingehen und versuchen, die Integrität dieser zu verifizieren. Das passiert über ein kryptografisches Verfahren, in dem das ganze bisherige Kontobuch genommen wird und es wird ein kryptografischer Hash drüber gelegt. Das ist eine Zahl, die wie eine elektronische Unterschrift ist. Und die Miner, die Computer, die da neue Bitcoins minen, versuchen, den nächsten Block zu validieren, indem sie eine zufällige Zahl erzeugen, die diesen Hash, der dann errechnet wird, dass der eine bestimmte Bedingung erfüllt. Der muss eine gewisse kleine haben, der darf nicht besonders groß sein. Da können wir vielleicht später im Detail drauf gehen. Das ist sehr aufwendig. Das ist eine Lotterie, eine Art, weil man muss einfach Milliarden von Zahlen durchprobieren und schauen, passt eine auf diese Kriterien. Und wenn man das gefunden hat, das wird in dieses Konto, gehört jetzt zur Geschichte. Und jedes Mal, wenn ein Computer, ein Miner, einen solchen Block errechnet oder signiert, wenn man so will, erhält er 25 Bitcoins. Das sind die, so entsteht das Geld. Also jeder Block gibt 25 Bitcoins. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob du ganz weg bist. Du hattest gerade letzte Zeit schon Unterbrechungen. Ich bin noch hier. Ich sehe gerade, dass ich Unterbrechungen habe. Ich mach mal weiter, wenn das okay ist. Ja, bitte, versuch einfach weiter. Okay. Jetzt, ich war beim Meinen stehen geblieben, genau, so entsteht das Geld, also so kommen diese Bitcoins in das Netzwerk hinein. Das ist im Moment 25 Bitcoins pro gemeinten Block und ein solcher Block wird alle 10 Minuten erzeugt. Das Netzwerk ist eben, wie ich gesagt habe, selbstregulierend, ändert den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe, so dass alle 10 Minuten im Moment 25 neue Coins ins Netzwerk kommen. Das hat natürlich ein technologisches Wettrüsten gegeben. Okay, ich muss die Taste ab und zu loslassen. Am Anfang, als ich angefangen habe, vor 2,5 Jahren, konnte man mit einem normalen Computer, Dual Core, 8 Core, konnte man gut alle paar Tage einen solchen Block minen, per Zufall. Heutzutage geht das überhaupt nicht mehr. Zuerst kamen die Grafikkarten, die dazu eingesetzt wurden. Jetzt sind wir bei spezialisierten Chips angelangt, die momentan um die 800 Millionen Hashes pro Sekunde errechnen. Und die nächste Generation sind noch spezialisiertere Chips, die dann in den Bereich von 60 Milliarden Hashes pro Sekunde gehen. Und jedes Mal, wenn ein solcher technologischer Wandel stattfindet, erhöht sich die Rechenleistung des Netzes und es korrigiert sich so nach unten, dass die Schwierigkeit oder den Schwierigkeitsgrad so nach oben, dass ältere Technologien keine Chance mehr haben, solche Blöcke zu errechnen. Und es ist unterdessen ein recht hoher Investitionsbedarf da, um überhaupt beim Minen mitzumachen. Also man muss in spezialisierte Hardware investieren. Je mehr Leute das machen, desto weniger rentiert sich das. Das ist ein Wettlauf gegen die Zeit im Prinzip, dass man seine Investitionen amortisieren kann. So, dann vielleicht noch ein Blick auf die Zukunft. Das ganze Bitcoin hat sich in den letzten Monaten oder letzten Wochen vor allem in der Öffentlichkeit manifestiert, also nicht nur in technologischen Kreisen oder in den Hackerkreisen, wie wir genannt werden, ist Bitcoin vorhanden, ist angekommen, sondern auch durchaus in respektierten Medien und Institutionen. Es gibt ein wachsendes Angebot an Dienstleistungen. Es gibt auch ein wachsendes Angebot an Betrug. Es gibt alle möglichen Betrugsschema, die da wieder gemacht werden mit Ketten, also Ponzi-Schema, High-Yield-Investment-Programs, Pyramidenspiele und. Das Ganze ist immer noch hochspekulativ. Also ich würde niemandem empfehlen, sein Geld im Moment in Bitcoins zu investieren, wenn er das Geld nicht einfach auch genauso gut verbrennen könnte. Und trotzdem denke ich, dass Bitcoin eine Zukunft hat oder dass Bitcoin eine der möglichen Zukunften ist, wie alternatives Geld haben. Ich denke, die aktuelle Geldmarktsituation zeigt, dass die Zeit reif ist für etwas Neues. Und Bitcoin ist da sicher etwas, was den Weg weist oder was ein Bewusstsein gibt den Leuten, dass da noch etwas anderes sein kann als die bekannten Währungen und dass die Vorteile von elektronischem Geld halt auch spannend sind. Und die Art, wie Bitcoin konstruiert ist, ist so clever, dass es sich nicht kontrollieren lässt durch irgendwelche staatlichen Eingriffe oder so. Also es hat einen gewissen, wie soll man sagen, es spricht den Krypto-Anarchisten in mir an, das Ganze. Ob das Ganze eine Zukunft hat und vielleicht das einfach mal als Ausblick und dann in die Fragerunde rein, keine Ahnung. Es ist spannend, es ist ein wildes Auf und Ab im Moment, und wenn man da wirklich Geld investiert hat, hätte, dann ist das auch nichts für schwache Nerven momentan. Ich denke aber, es ist etwas mit Zukunft. Es gibt Derivate von Bitcoins, also andere Währungen, die auch auf dieser Technologie aufbauen, aber gewisse Parameter anders setzen. Und eine davon nennt sich Frycoin, die arbeitet mit etwas, um das eine konstante Entwertung des Geldes ist. Also das Geld entwertet sich pro Jahr um 5%. Das ist extrem spannend, weil dadurch gefördert wird, dass das Geld in Umlauf kommt. Bei Bitcoins im Moment ist das nicht der Fall oder war nicht der Fall bis vorgestern, weil der Wert gestiegen ist. Wir hatten keine Inflation, wie man das eher vom Geld her kennt, sondern eine Hyperdeflation. Das bedeutet nichts anderes, als dass man blöd ist, wenn man Bitcoins braucht, um etwas zu kaufen, weil sie morgen schon viel mehr wert sind als heute. Und jetzt mit dem Crash, der in den letzten 2 Tagen stattgefunden hat, hat sich das etwas relativiert. Ich könnte mir vorstellen, dass das für Bitcoin an sich durchaus etwas Gutes hat. Also wenn diese überzogenen Erwarten etwas gebremst werden und man zurückgehen kann und das Ganze als Währung brauchen. So. Damit habe ich mir mal den Mund fusselig geredet und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, vielen Dank, Jens Christian. Es ist ja extrem spannend. Mich hat es ein bisschen an ein Startup erinnert, wo dann alle irgendwann sich draufstürzen und denken, das ist was, und dann explodiert es, bis es dann wieder Boom macht. Bevor wir jetzt mal in die Detailfragen gehen, hätte ich mal vorab noch ein Ding. Ich stelle mich mal ganz dumm. Und zwar, du hast jetzt gesagt, man kann sie meinen, man kann auch Geld wechseln. Aber wie fängt man damit an? Gehen wir mal davon aus, man will jetzt nicht meinen, weil man technologisch nicht sehr investieren will. Man will jetzt auch keine 10.000 Euro irgendwie wechseln, sondern man will einfach mal sagen, okay, ich mache mir einen Geldbeutel auf für Bitcoins. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich mit Bitcoins bezahlen. Wie kriegt man da so ein Konto? Wie fängt man damit an? So rein praktisch. Kannst du da ein paar Worte dazu sagen? Okay, das ist beliebig einfach. Man lädt sich den Bitcoin-Client runter von bitcoin.org, startet den, und der legt einem ein Wallet, also eine Geldbörse an, und man kann sich dann Adressen geben lassen, diese Adressen, an die Geld geschickt werden kann, gibt die irgendeinem Bekannten, der einen Bitcoin hat oder mehrere Bitcoins, und der schickt dann an diese Adresse die entsprechenden Bitcoins, und ein paar Minuten später ist das Geld auf dem Konto, auf dem eigenen Konto, und das Bitcoin-Netzwerk bestätigt diesen Vorgang im Lauf der nächsten 6 Transaktionen, also innerhalb von einer Stunde ist das dann festgeschrieben und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Und welche Sicherheitsmechanismen muss man da jetzt beachten? Ist das dann auf seiner eigenen Festplatte oder reicht es völlig aus, dass das bei den anderen dezentralen Rechnern in diesem von dir beschriebenen Buch, im Prinzip Buchungsbuch, vermerkt ist? Oder sollte man da Sicherheitskopie machen auf dem Stick oder irgendwo virtuell? Ja, also man hat einerseits die Transaktionsgeschichte, man hat aber auch seine Geldbörse. Das ist in Kryptosprache ist das der private Schlüssel. Wenn der verloren geht, dann ist auch das Geld weg, das man auf diesem Konto hat. Also da bietet sich an, das Ding zu verschlüsseln und periodisch wegzuspeichern. Okay, danke. Jetzt hat Stefan ganz viele Fragen, glaube ich, als erstes hier in das Pad reingeschrieben. Stefan, magst du nicht einfach mal mit drauf aufs Podium kommen und sie selber stellen? Ja, okay, hallo. Abend, Jens. Wo ich gerade im Essen bin eigentlich. Ja, dann stelle ich einfach mal da die, also erste Frage ist ja gerade schon beantwortet worden, da wo es Statistiken gibt, auf blockchain.info steht hier. Genau, habe ich mal eingetragen, ja. Okay, das ist ja schon mal recht umfangreich, habe ich mal so drüber geguckt. Dann, wie genau kommt der Marktpreis der Bitcoins zustande, würde mich interessieren noch. Ja, das ist Kapitalismus at Work, Angebot und Nachfrage. Das ist geht über diese Devisenbörsen. Da gibt's Leute, die verkaufen Bitcoins und möchten einen Betrag dafür haben. Und es gibt Leute, die kaufen was und sind bereit, etwas zu bezahlen. Da findet ein ganz normales Matchmaking statt, wie beim Aktienhandel oder so. Okay, wie viele Börsen gibt's denn da so global? Oder weil da, ich habe da so ein Zitat auf von Rick Balkwein und da schreibt da, dass da viel oder dass da bestimmte Brückenschläge irgendwie nur über die einzige Börse in Japan, die Mt. Gox oder so, stattfinden. Genau, das ist richtig. Mt. Gox ist die größte Handelsbörse. Das führt dazu, dass das tatsächlich ein möglicher Single Point of Failure ist. Es gibt aber eine Handvoll andere. In Europa gibt es zum Beispiel Bitcoin Central. Ich schreibe das nachher gleich rein, wenn ich die Taste losgelassen habe. Und da sind weitere am Entstehen. Das Problem ist halt, dass dadurch, dass Bitcoin so sehr an Wert gewonnen hat in letzter Zeit, ist es ein Tummelfeld Tummelfeld für Betrüger geworden. Es gibt einige Bitcoin-Exchanges, die haben sich in Luft aufgelöst, nachdem sie die Bitcoins oder das Geld von den Leuten eingenommen haben. Andere sind technisch total unter jeder Sau programmiert gewesen. Da gab es Einbrüche, da wurden diese privaten Wallets gestohlen. Im Moment laufen verschiedene Distributed Denial of Service Attacken gegen Mt. Gox und gegen andere Zentralen. Also es ist ein Schlachtfeld momentan. Das ist schwierig. Und Mt. Gox hat jetzt eben heute im Zuge von diesem Crash und von Sie sagen, Sie haben unglaublich viel neue Kontoeröffnungen gehabt, 20.000 neue Kontoeröffnungen pro Tag, haben Sie den Handel für 12 Stunden ausgesetzt, damit sich der Markt beruhigen kann. Und das ist natürlich schwierig für das Vertrauen. Also es herrscht ein bisschen Panikstimmung in Bitcoin-Land, eher bei den Neuern, die da dazugekommen sind, die sich das schnelle Geld erhofft haben, als bei den Eltern, die das mit mehr Gelassenheit sehen. Aber das ist sicher etwas, wo noch mehr passieren muss. Es muss auch diese Art von Wechselstuben, da muss es mehr geben, dass es nicht mehr so einfach ist, das System anzugreifen, dass man keine über eine DDoS-Attacke keine Panik erzeugen kann, zum Beispiel. Ja, jetzt weiß ich nicht, er ist wieder raus aus dem Kanal gegangen. Dann denke ich, machen wir mal mit den Fragen drunter weiter. Welche Deckung steht hinter den Bitcoins? Wenn du aufs Podium mitkommen willst, komm einfach mit drauf. Birgitte, sorry. Aber scheinbar ist er gar nicht mehr da. Also welche Deckung steht hinter den Bitcoins? Die Deckung ist das Vertrauen der Leute, die das mitmachen. Genauso wie bei anderem Geld auch. Es gibt keine Deckung in dem Sinn. Es gibt aber auch bei Euros oder bei Schweizer Franken oder bei US-Dollar gibt es keine Deckung. Ja, der Goldstandard wurde ja aufgelöst, irgendwann mal Bretton Woods und so weiter. Genau, also die Währung heutzutage, das ist eine gemeinschaftliche Halluzination und wenn genügend Leute dran glauben, dann entsteht Wert. Also bei Bitcoin ist das nicht anders. Jetzt bin ich da im Pad am Scrollen und suche die weiteren Fragen. Irgendwo in 80 steht, wird die Volatilität Bitcoin zerstören? Die Volatilität, die wir im Moment sehen, wird das Bitcoin zerstören? Ich weiß es nicht. Ich weiß es schlicht nicht. Ich glaube, jetzt sind wieder sehr viele Leute auf die Nase gefallen, richtig massiv auf die Nase gefallen. Das wird natürlich den Ruf von Betrug unseriös und so weiter. Den Ruf wird Bitcoin jetzt wieder eine Weile haben. An sich braucht es Vertrauen, dass das als Währung funktioniert. Und Vertrauen entsteht dadurch, dass sich der Kurs irgendwo mal anfängt zu stabilisieren, dass diese Spekulation, diese massive Spekulation, wenn man zweistellige prozentuale Wertbewegungen hat pro Tag, dass die aufhören. Und dass Leute das tatsächlich nutzen, um Sachen mit Wert, also was weiß ich, Brot, Milch und Dienstleistungen zu kaufen. Wenn das passiert, dann kommt das Vertrauen zurück und dann sollte sich auch die Volatilität legen. Solange es aber dieses hochspekulative Umfeld ist, das da ist. Und da, ich denke, da sind ganz viele Leute, die nutzen das mehr oder weniger schamlos aus, diesen Hype, der jetzt da ist, manipulieren den Kurs nach Möglichkeiten, also diese Distributed Denial of Service Attacken sind ganz sicher ein Ziel davon, ist es, Unsicherheit zu erzeugen. Jetzt weiß ich nicht, ob du aufgehört hast oder wieder unterbrochen bist durch der Verbindung. Du bist sehr leise, Sabat. Aber ich glaube, mit den Ausführungen von Hans-Christian Grad wurde auch die Frage 46, in der Zeile 46 im Euro kann man nicht mehr sparen, kann man es in Bitcoin schon mit beantwortet. Klar kann man sparen, aber ob der Wert erhalten bleibt, ist natürlich massiv von der weiteren Entwicklung abhängig. Jo, jetzt hat Hans-Christian den Server gerade verlassen. Ich denke, er kommt gleich wieder online und dann probieren wir es weiter. Die Leute im Publikum, wenn da jetzt spontan Fragen direkt dazu kommen, bitte ich euch einfach mit drauf aufs Podium zu hupfen und die Frage zu stellen. Ja, da hat diesen. Wobei wir natürlich bei der Frage warten müssen, bis der Jens wieder da ist. Eben, wir können ja so ein bisschen plaudern. Ja, es ist halt momentan hochspekulativ, ne? Also mir sieht es wirklich am Kurs, dass der Bitcoin in den letzten Tagen, wie Jens schon gesagt hat, hyperdeflationiert ist. Und auf so eine Phase folgt dann auch meistens ein Absturz. Also ich glaube auch, dass es momentan eigentlich für das, was in den Tagen vorher passiert ist, absolut normal ist, dass jetzt der Kurs nach unten kracht. Wir werden schauen, wie weit das geht. Du kennst dich ja mit der ganzen Sache auch ein bisschen aus, Sabbat. Vielleicht kannst du auch Fragen dann direkt beantworten. Aber Harry, du hast auch eine Frage gehabt, bitte. Bin wieder da, ja. Sorry. Ja, ich habe eine Frage, und zwar, es war ja Anfang der Woche ist rumgegangen, dass die EU und die USA zusammen im Verbund gegen den Bitcoin vorgehen wollen, weil sie den Bitcoin als große Gefahr für die Währung sehen, was finanztechnisch gesehen ja durchaus der Fall sein könnte. Wie seht ihr das, dass aufgrund dieser Ankündigungen, die im Zuge einer ja doch schon absehbaren Spekulationsblase angekündigt worden sind, dass dies der Grund ist, dass der Bitcoin momentan so rapide abgestürzt ist? Ich meine nicht, das gesehen zu haben. Was ich gesehen habe an offiziellen Stellungnahmen. Was? Hört ihr mich? Ja. Jo. Jetzt hat der Glaskügelbereich hat sich angemeldet. Ich habe das nicht gesehen. Also ich... Jetzt müsst ihr mir mit Mumble helfen. Da meldet sich etwa jemand im französischen Akzent, der in irgendwelchen Channels Messages vorliest. Wo stelle ich das ab? Du kannst oben im Menü Text zur Sprache ausschalten. Vielen Dank. Genau, ich habe das nicht gesehen. Wenn du vielleicht einen Link geben kannst. Ich glaube nicht, dass das wirklich einen großen Einfluss hat. Ich glaube auch nicht, dass Bitcoins eine Gefahr sind für andere Währungen, zumindest nicht im jetzigen Zeitpunkt. Dieser Kurseinbruch, denke ich eher, ist durch Spekulation ausgelöst worden und durch diese Machenschaften. Im Gegenteil, die verschiedenen Regierungen, regierungsnahen Meldungen, die ich gelesen habe, sagen, nö, Bitcoin ist okay, solange ihr Steuern drauf bezahlt, sind wir zufrieden damit. Also es geht nicht, dass das ein Freiraum ist, sondern das wird meines Erachtens eher als ganz normale Währung akzeptiert. Und ich würde mich nicht wundern, wenn wir in näherer Zukunft dann auch Finanzinstitute wie Banken sehen, die anfangen, Derivative auf Bitcoins anzubieten, wenn sich das etwas beruhigt hat. Also so als hochspekulative Anlagen. Und das ist das eine. Das zweite ist, man kann zwar mit Bitcoins im Rahmen des Bitcoin-Netzwerks fällt man mal wieder geltenden Gesetze mit Geldwäscherei und so weiter. Also das ist nicht wirklich gefährlich. Okay, ich schau mir das gern an jetzt. Ja, bis ich hab da mal einen Link eingestellt. Sorry, ich hätte da jetzt eine Frage, die mich beschäftigt, und solange die nicht beantwortet ist, kann ich mich auf nichts Neues konzentrieren. Du hast eben gesagt, die absolute Menge von Bitcoins wird irgendwann auf 21 Millionen Euro, das ist so implementiert, 21 Millionen Coins beschränkt sein, und hast ein paar Sätze später gesagt, es gehen tatsächlich Bitcoins verloren, weil einer durch Trotteligkeit oder wie auch immer seine Schlüssel dazu verliert oder wie auch immer. Das heißt also, es gibt einen natürlichen Schwund der Währung oder der Coins, die dann irgendwann zu einer Deflation führen würden, beziehungsweise die würde sich ja dann auch irgendwann nicht mehr handeln lassen, weil die Geldmenge einfach zu gering wird. Oder habe ich da jetzt eine falsche Vorstellung von, weil es sich ja deiner Aussage nach auch immer wieder teilt und ein Bitcoin dann auch nachher in einem Tausendstel gehandelt werden kann? Genau, also die Menge ist auf 21 Millionen Coins festgelegt. Wenn man den Schlüssel verliert, hat man das Geld verloren. Die Bitcoins sind weg, die können nicht mehr ausgegeben werden. Also wenn du so willst, lösen sich die in Luft aus. Die Idee dahinter ist wirklich, dass sich durch diese Teilung, du kannst jetzt schon irgendjemandem ein Millionstel schenken oder schicken. Das geht. Das funktioniert. Wo der Wert ins Astronomische vielleicht beruhigt sich das und dann wäre eine normale Deflation interessant, ja. Ja, jetzt haben wir auf dem Podium wieder niemanden mehr, der Fragen stellt. Ich weiß jetzt nicht, Jens, Christian, ob du auch selber im Pad direkt mitliest oder wie wir da jetzt weitermachen. Ich kann natürlich eine Frage vorlesen. Ich habe diesen Artikel überflogen von der EZB und den USA. Das würde ich sagen, das ist sehr übertrieben. Fängt das an zu regulieren, die USA genauso. Das ist aber nicht weil sie eine Bedrohung sehen, sondern einfach weil das ihre Aufgabe ist, Gelder zu regulieren. Also es ist nicht bedrohlich an sich, sondern eher ein Erwachsenwerden von Bitcoin, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar lässt sich der Bitcoin überhaupt regulieren? Also was ja jetzt versucht wird, es ist an diesen Einzahlungsstellen, versucht man jetzt zu kontrollieren, wer wie viel Geld in den Bitcoin einlegt. Aber es lässt sich ja letztendlich nicht regulieren und nicht kontrollieren, weil es ja dezentral angelegt ist, oder wie siehst du das? Das ist richtig, ja. Es entzieht sich natürlich einer gewissen Weise der Regulation und man kann das nur an Schnittstellen wirklich regulieren. Das Ganze ist nicht anonym, das ist diese verteilte Blockchain, das Transaktionenbuch ist öffentlich und man kann den Weg eines jeden Bitcoins, das irgendwo ausgegeben ist, nachvollziehen. Also wenn sobald das erzeugt worden ist, irgendwo von A nach B geht, dann gibt es darüber einen Eintrag und dieser Eintrag lässt sich weiterverfolgen. Man hat keine Zuordnung, welche Adresse zu wem gehört, aber ich wäre da nicht sicher, ob da in den kommenden Jahren nicht, soll ich sagen, Big Data sei Dank, auch möglich sein wird, Korrelation herzustellen, damit irgendwelchen Machenschaften da, kriminellen Machenschaften, das Handwerk gelegt werden kann. Ganz anonym ist es nicht und ich denke, dass uns da noch auch die eine oder andere Überraschung ins Haus stehen könnte. Jo, dann haben wir hier im Chat eine Frage von Wasserauge via Twitter und zwar, wie soll man bei solchen Kursschwankungen ein Produkt gegen Bitcoins anbieten? Mit viel Enthusiasmus und Glaube dran. Ja, das ist schwierig. Also das Einzige, was du machen kannst, ist, dass man den Wechselkurs einbezieht und den Preis in Bitcoins täglich oder minütlich anpasst und diese eingenommenen Bitcoins sofort gegen normale Währungen umtauscht. Alles andere ist Spekulation momentan. Das muss man als Händler muss man bereit sein, das zu tragen. Drum, ich bin nicht unglücklich drüber, im Großen und Ganzen, dass jetzt dieser Crash passiert, weil ich denke, das wird den Kurs wieder etwas beruhigen. Ja, langfristig stabilisieren so Aktionen, so Dinge meistens, wenn sie es nicht zerstören. Im Patch steht eine Frage in 44. Derzeit entstehen Bitcoins durch die Rechenleistung von Computern. Und dann wird weiter ausgeführt, dass die Bezahlung für die Arbeit der PC deckt offenbar nicht die hierfür entstandenen Kosten. Ich meine, wenn dann immer nur noch Teile davon vom Wert her und so weiter und man jetzt alleine zum Beispiel mit den Grafikkarten die Energiekosten rechnet, wie ist da so das Verhältnis? Haut es noch hin oder wird es langfristig ein Problem werden? Das ist die neue Hardware, die da reinkommt, die ist sehr energieeffizient. Also das ist nicht wahnsinnig tragisch, denke ich. Also wenn sich der Preis stabilisiert irgendwo im Bereich, den wir jetzt gesehen haben, dann ist das noch eine Weile, rentiert sich das durchaus. Okay, dann muss ich mal ein bisschen scrollen. Unten fragt jemand was zu verschiedenen Zitaten. Siehst du das in Zeile 54? Magst du da einfach direkt was dazu sagen? Ja, kannst du mir den Link nochmal posten, weil irgendwie ist das Browserfenster zugegangen, wo da drin war und ich sehe den Link nicht mehr. Er steht im Chat. Ich kann auch das Pad für alle nochmal posten. Ne? Ist gut, ich habe ihn. Zeile 44. Ab Zeile 56 stehen ein paar Zitate, wo jemand eine Auskunft dazu möchte. Genau. Diese, the target for value ist nicht 50 oder 100.000 oder 1 Million. Ja, ich hätte nichts dagegen. Ich denke, das ist ein mögliches Zukunftsszenario. Und das würde bedeuten, dass Bitcoin sich als Gegenwährung durchgesetzt hat. Wäre spannend. Ob das eintritt oder nicht, da mache ich keine Prognosen dazu und auch Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich kann mir das vorstellen, dass das passiert. Ich kann mir genauso gut auch vorstellen, dass es den Euro geben wird, als völlig unabhängige Datenpunkte. Das ist eine mögliche Zukunft. Dann die zweite Frage. Ich erwarte, dass die Weltbanken Bitcoins beobachten und sie dann kaputt machen. Puh. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Und zwar, ich komme da wieder auf das Wort Vertrauen zurück. Wem vertraut man? Wenn sich Bitcoin so etabliert, dass normale Leute das brauchen können und dem vertrauen, dann ist das nicht kaputt zu machen. Denke ich, das geht einfach nicht. Weil es dann wirklich als Nebenwährung gehandelt. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt. In der Schweiz gibt es etwas, nennt sich Wirtschaftsring. Das gibt es schon seit, ich weiß nicht, 70, 80 Jahren. Das ist auch eine Alternativwährung. Die hat sich nicht wirklich durchgesetzt, aber die gibt es immer noch. Und da gibt es Geschäfte, die bezahlen in Wir, in dieser Schattenwährung. Das funktioniert. Das könnte mit Bitcoin genauso funktionieren. Das kann man nicht so einfach kaputt machen. Ich hätte noch eine Frage. Ja, bitte. Ja, bitte. Also für mich ist Bitcoin so ein bisschen wie eine Goldwährung, nur ohne Gold. Und für mich ist es wertgebend an einer Währung, dass sie in einem Rechtsraum existiert, ja, wo man auch seine Forderung auf diese Währung auch einklagen kann. Wie ist denn das in einer weltweit gespannten Welt überhaupt möglich, da ein Vertrauen zu schaffen? Wenn ich jetzt nur in meinem String da einen Zahlendreher drin habe, ist das Geld ja weg. Also das kommt ja nie wieder, wenn ich jetzt es auch irgendwo hin überwiesen habe, von dem ich noch nicht mal weiß, wer es ist, ja, und auch eigentlich nicht wirklich rauskriegen kann. Ist das nicht ein Dilemma der Vertrauenswürdigkeit? Vertrauen ist ganz klar das zentrale Thema. Und ich denke, was Harry da vorher gepostet hat, dieser Link über die Regulierung von Bitcoins durch die Zentralbank und die US-Behörden, das ist ein großer Schritt in Richtung Vertrauen und Regulierbarkeit und Einklagbarkeit. Das sind die Schritte, die dahin gehen. Und also man kann nicht durch einen einfachen Dreher verliert man sein Geld nicht, aber wenn du natürlich irgendwie, ich kann nachher eine Bitcoin-Adresse da reinposten, wenn ihr mir das Geld schickt, dann super. Das seht ihr dann auch nie wieder. Also das ist aber nicht viel anders, als wenn man mit Bargeld handelt oder so. Es braucht dieses Vertrauen und die Maßnahmen, die im Moment passieren, denke ich, sind vertrauensbildend eher. Und wenn Leute das auch anfangen zu nutzen, entsteht Vertrauen von selber. Also es ist aber ein Prozess, der sicher ein paar Jahre dauern wird. Das geht nicht von heute auf morgen. Im Pad stellt dann jemand noch ein paar Aussagen dazu, als Frage eigentlich auch irgendwie, und zwar als Top-Begriffe versucht er zu bezeichnen, Bitcoin ist kein Warengeld, Bitcoin ist kein Fiat-Geld und sagt dann, Bitcoin ist ein Verrechnungssystem mit gemeinsamer Buchhaltung, aber user-definierter Überweisung. Kannst du da was dazu sagen? Das ist genau das, was Bitcoin ist, richtig. Gemeinsame Buchhaltung, Verrechnungssystem. Es ist Fiat-Geld in dem Sinn, dass es keinen Wert dahinter gibt. Aber man kann nicht einfach mehr machen. Also der Mehrwert entsteht durch Deflation. Ich weiß nicht, was er mit dem Regressionstheorem meint. Ich bin kein Finanzmensch. Passt. Also das, was da steht, passt im Großen und Ganzen. Gut, dann kommen wir ein Stück weiter unter. Man muss immer genau hingucken, was überhaupt Fragen sind und Kommentare. Wann lohnt sich das Anlegen verschiedener Wallets? Und danach lasse ich dich mal, Sabbat. Du bist sehr leise, habe ich gerade gehört. Wann lohnt sich das Anlegen verschiedener Wallets? Also es lohnt sich sicher, es kommt drauf an. Ich habe auf mehreren Computern Wallets, da kann man sich Geld hin und her schieben. Das ist einerseits Mechanismus, also was Fiat ist, dass man Hot Wallets und Cold Wallets hat, also Wallets, die am Internet sind, und von denen regelmäßig dann Geld auf ein Cold Wallet überweist und dieses vom Netz nimmt und in Tresor sperrt, damit das Geld eben nicht verloren geht. Das sind vor allem dann Server, wo die Mining Demons drauflaufen, die das so machen, dass das Geld nicht auf einem Server liegt, der im Internet ist. Für den normalen Benutzer braucht es eigentlich keine verschiedenen Wallets. Also man kann das machen, da entsteht einem kein Nachteil dadurch, aber gibt es auch nicht den Riesenvorteil. Ja, der Koss hatte das ja gefragt und der ist jetzt auf dem Podium. Ich weiß nicht, magst du noch was nachfragen? Ja, gerne. Hallo, ich kann gerade. Gerne würde ich nachfragen oder Stellung nehmen vorhin zu dem Regressionstheorem. Lässt sich relativ leicht erklären. Das ist die These, dass eine Währung unter Umständen sich nur auf eine andere Währung beruft. Das kennt man von den Komplementärwährungen, den Chiemgauer oder den Ithaca-Hours. Das heißt, es wird eine andere Währung, meistens der Euro, genommen als Basis, aber es gibt eigene Scheine. Und in der Richtung sehe ich auch die Bitcoins. Sie beziehen sich immer auf den Euro oder auf den US-Dollar. Okay, ja, verstehe, was du meinst. Absolut richtig. Ich finde das keine gute Sache. Das ist im Moment, ich habe 7 Bitcoins, ist gut, dann brauche ich keinen Vergleich zum Euro. Solange das sich nicht festgelegt hat, nicht geregelt ist, dann wird es diese vielleicht nicht Bindung, aber Vergleich mit den herkömmlichen Währungen geben. Ich denke, wenn wir an den Punkt gelangen, wo sich das Bitcoin unabhängig davon entwickelt, dass es klar ist, ich weiß nicht, eine Stunde meiner Arbeit kostet so und so viel Bitcoins oder der Einkauf im Supermarkt kostet so und so viel Bitcoins. Wenn der Zustand erreicht wird, dann können wir Bitcoin auch als komplett eigenständige Währung betrachten. Ob das eintritt oder nicht, das steht in den Sternen. Okay, eine schöne Antwort, weil ich denke, genau das ist die spannende Sache. Wie weit ist es möglich, dass sich Bitcoins ablösen von unseren bisherigen gesetzlichen Zahlungsmitteln oder nicht? Ist es, finde ich, zu vergleichen zu früher. Dort gab es eine Unze Gold und die hatte den Wert, hat einen Maßstab gesetzt und wurde in Bezug auf die Dukate gerechnet. Und erst nach und nach gab es eben historisch dann Zettelbanken und so weiter. Also es ist vieles möglich. Es ist spannend, was die Zukunft bringt. Absolut, ja. Was ich mich mal hier fragen würde, ist halt die Sache, es wird ja derzeit immer quasi so vom Staat auch dagegen gearbeitet und versucht, wie könnte man das unterbinden und dergleichen. Aber ich denke mal, das wird ja letztendlich gar nicht funktionieren. Und deswegen denke ich halt mal, sollte man sich vielleicht doch mal überlegen, ob man nicht den anderen Ansatz geht und das sogar staatlich eventuell sogar unterstützt. Die Frage ist zum Beispiel, ob sich auch ein Staat, also quasi, das werden ja wir als Gesellschaft, ob wir uns quasi einen Bundesminer leisten und quasi da auch halt ein bisschen uns so eine Art Rücklage bilden, so staatliche Bitcoin-Reserven, weil es auch nicht, wofür man sie mal brauchen könnte oder sowas. Und halt vielleicht gleichzeitig mal auch sowas mit anbieten, ja, wer halt was gegen Bitcoin verkauft, der kann zumindest schon mal seine Umsatzsteuer in Bitcoin bezahlen oder irgendwas in der Richtung. Ja, das ist eine total schwierig zu beantwortende Frage. Ich möchte die auch gar nicht versuchen zu beantworten, weil das ich nicht kann. Ich wollte gerade was sagen. Der Gedanke ist mir entfallen. Ich lass mal die Taste los hier und denk drüber nach und fragt einfach mal weiter. Ja, der im Chat stellt ja Xande eine Frage. Wäre es nicht besser, jetzt in Anbetracht der Blase, die Spekulationsblasen zu unterbinden? Was hältst du davon? Spekulationsblasen unterbinden? Oder Spekulationen? Ja, soll das unterbinden? Ich weiß jetzt, was ich sagen wollte. Sobald der Staat anfängt, das zu versteuern, ist es eigentlich gegessen, dann ist es akzeptiert. Und ja, eine anekdotische Sache, ich habe auch Bitcoins gemacht schon vor ein paar Jahren und habe verkauft an Börsen und mein Buchhalter hat dann gesagt, du sag mal, was ist für ein Eingang hier, wie sie verbuchen, habe gesagt, ja, hier Währung erzeugt, verkauft und sagt, okay, ist gut, kann ich mit umgehen. Also es ist nicht total von der Welt, das in die reale Welt übertragen. Zur Frage der Spekulationsblase. Solange Menschen gibt, lässt sich, glaube ich, das mit Spekulationsblasen wirklich verlieren. Also die einzige Möglichkeit ist, Stecker zu ziehen. Das, was Mt. Gox jetzt gerade macht, und den Handel zu setzen, das passiert im normalen Handel auch bei ganz bedeutenden Kriegen. Anders kann man die Spekulation eigentlich nicht überwinden. Und die weichen jetzt halt auch Alternativbörsen. Die werden auch vielleicht zusammenbrechen unter der Last. Ich weiß nicht. Aber eine Regulierung sehe ich nicht als möglich. Jo, Bernd, hast du noch was? Oder mag noch jemand aufs Podium kommen und Fragen stellen? Ja, ich hätte noch eine Frage, gerade zur Regulierung. Dann stell sie bitte. Okay, danke. Ich habe es auch im Patch reingeschrieben, die Frage, Währungen zumeist von Nationen ausgegeben. Das heißt, eine Währung ist insofern autonom, das heißt, die Zentralbank oder die ausgebende Stelle bestimmt, wie viel zum Beispiel Geld in Anführungszeichen erzeugt wird. Wie sieht denn die rechtliche Situation aus bezüglich überhaupt, ich sag mal, den Bitcoin regulieren zu dürfen? Weil der Bitcoin ist ja eine, wenn man so möchte, eine supranationale Währung, die keinem Staat, keine Nation oder irgendwas zugeordnet ist. Inwieweit sind dann überhaupt Nationen befugt dazu, rechtlich hier von mir aus rechtliche Schritte oder was auch immer gegen Bitcoin einleiten zu können? Ich finde, also kurzum, inwieweit dürfen sie überhaupt regulieren, außer dass sich halt ein Wechselkurs bildet, der sich aber aufgrund bestimmter wirtschaftlicher Konstellationen ja gleichsam von selbst bildet. Also da kommt der kleine Zyniker in mir vor, der sagt, das hat, glaube ich, die Staaten noch nie interessiert, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und wenn sie das Gefühl haben, dass Bitcoin etwas ist, was reguliert werden muss, dann wird sich auch sicher irgendwie Mittel und Wege finden, das regulieren zu wollen. Wir sehen das ja am Internet. Internet ist auch supranational. Friede, Freude, Eierkuchen und Offenheit und freier Austausch und schaut, wo wir jetzt sind. Also das hält nicht an, wenn die Regierung das nicht wollen. Das heißt, wenn ich nochmal nachhaken darf, im Grunde genommen müsste man sowas wie eine supranationale Organisation, Instanz schaffen, die, ich sag mal, sich auch als mit Immunität behaftet, ja, und sich als so wie es die Zentralbanken eben auch sind, die dann letzten Endes verantwortlich für die Bitcoin-Politik in Anführungszeichen ist. Und die müsste dann auch entsprechend anerkannt werden. Dann wäre der Bitcoin eigentlich erst geschützt, weil so kann ja jeder reinquatschen. Na, das ist nicht so. Der Bitcoin ist schon geschützt. Und zwar einfach durch die Algorithmen, die in diesen Bitcoin-Clients laufen. Das ist schon komplett durchreglementiert, wie Bitcoin sich entwickeln, wie viele es gibt, wie die ausgegeben werden. Die einzige Frage, die sich stellt, ist, welchen, ich sage jetzt mal ganz bewusst in Anführungszeichen, welchen Wert hat ein Bitcoin? Diese Frage ist nicht reguliert. Alles andere ist durch die Software reguliert. Gut, danke. Jetzt steht im Pad noch Koss. Er ist auch hier im Raum. Hast du noch eine Frage? Ja, ich würde gerne eine Frage stellen, noch in Bezug auf die Sicherheit. Ich habe gehört, also es gibt die Seite bitcoin.it, dort gibt es einen Punkt zu sichere deine Geldbörse, ich habe es auch im Pad geschrieben, dort wird empfohlen, dass man das Client-Programm mit einer anderen Benutzerkennung ausführt und nicht mit der man im Internet oder surft oder sonst E-Mails liest. Was ist da der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass du dir irgendetwas einfangen kannst, ein Trojaner oder so, der auf Bitcoin spezialisiert ist und sich deines Wallets bemächtigt. Und wenn du das nicht verschlüsselt hast, dann kann er dir die Bitcoins abziehen. Das ist der Hintergrund. Also es ist dort wie das E-Banking-Programm, das am besten auch in einer eigenen VM läuft, einfach damit das nicht von außen attackiert werden kann. Okay, und folgend hätte ich auch eine Frage. Macht es zum Beispiel Sinn, ist wahrscheinlich genau die gleiche Lösung, anderer Weg, einen Stick zu haben mit einem Ubuntu-Betriebssystem und dort den Bitcoin-Client und die Wallet laufen zu lassen? Genau, solange du einen Cap hast von dem Stick. Okay. Könntest du noch kurz erwähnen, weshalb einmal die Wallet an sich und auch der Client, also das Programm, getrennt irgendwie zu sichern ist, oder ist das eigentlich egal? Hauptsache, beides zusammen ist für niemanden von außen zu kopieren oder auch zu kompromittieren. Das heißt, niemand hat die Möglichkeit, da ein Virus draufzuladen, und gleichzeitig habe ich natürlich irgendwo ein Backup-System. Genau, das ist so. Also wenn du das Wallet hast von jemandem und das nicht verschlüsselt ist, dann hast du sein Geld. Das ist wie wenn du zu deinem wenn du deinen Geldbeutel rumliegen lässt irgendwo im Restaurant und den nimmt jemand, dann ist das Geld auch weg. Das ist genau das gleiche Prinzip. Und das wäre was ein Trojaner durchaus machen kann oder schon gemacht hat. Also es gibt da Geschichten. Die ganze Bitcoin-Geschichte ist also gespickt mit allerlei lustigen oder weniger lustigen Anekdoten und Sachen, Diebstähle und Einbrüche und Server kompromittiert und weiß ich was. Also das ist richtig wilder Westen, der da stattgefunden hat. Das beruhigt sich jetzt auch weil der Bitcoin ein Client jetzt verschlüsselt selber, das Wallet und so weiter. Aber früher war das also richtig, richtig wilder Westen. Also der Bitcoin-Client verschlüsselt, das heißt auch das Programm selbst muss auf einer sicheren Basis laufen. Das Programm selbst muss einfach, der Bitcoin-Client ist nicht so problematisch. Es gibt den Bitcoin-Daemon, der kommt auch mit, das ist der Serverteil. Der ist über API-Schnittstellen erreichbar und kann Transaktionen ausführen und so weiter. Wenn der nicht richtig gesichert ist und wenn der offen im Internet ist und wenn der Zugriff auf dein richtiges Wallet hat und du das Passwort 12345 gewählt hast oder ein entsprechend niedriges, dann kann das durchaus jemanden geben, der das so kompromittiert. Drum sollte also Bitcoin-Daemon nicht, sicher nicht ungesichert im Netz laufen. Also man weiß genau, was man macht. Ich hätte noch eine weniger technische Frage. Im Anschluss möchte ich die gerade stellen. Bezieht sich auf den Vorgang, wenn ich etwas bezahlt bekomme. Da ist es so, dass ich dazu nicht online sein muss, sondern einfach warten kann bis zu dem Zeitpunkt. Wenn ich möchte, gehe ich ins Internet über meinen Bitcoin-Client und kann den neuen Kontostand auf meine eigene Wallet übertragen, weil der Kontostand wird ja letztendlich, so habe ich es verstanden, im Internet gemeinsam geführt. Das ist richtig, ja. Das ist diese verteilte Transaktionsbuch, also das Handelsbuch. Wenn dein Client nicht online ist und wieder online geht, das Erste, was er macht, ist, er geht ins Peer-to-Peer-Netz und fängt an, diese Blockchain runterzuladen, die Blöcke, die ihm gefehlt haben. Und wenn er an dem Block ankommt, in dem die Transaktion auf dein Wallet drin ist, dann wird das deinem Wallet gutgeschrieben in dem Moment. Selbstverständlich ist es bei der Überweisung, die ich tätige, anders, da muss ich online sein, oder? Das ist richtig, ja. Das geht sofort weg und wird dann vom Netzwerk verbucht, wenn man so will. Danke. Gut, dann haben wir noch eine Frage nochmal von Wasserauge via Twitter. Gibt es bereits irgendwelche Tools, um diese Kursanpassungen zu automatisieren? Er bezieht sich auf eine Frage, die heute Abend schon mal gestellt wurde. Ach so, wenn man selber Bitcoin, etwas in Bitcoin anpassen will, gibt es sicher, ich kenne keine, weiß nicht, aber das ist eine Kleinigkeit, das zu machen. Die Exchanges haben API. Das ist eine Sache. Jetzt bist du wieder ein bisschen abgehackt gewesen, nur die Hälfte war zu verstehen. Okay, das ist persönlich nicht, ob sowas gibt halt, und wenn es nicht gäbe, dass ein paar Zeilen Code, dass man einen API von einer Exchange abfragt, wie ist der Kurs im Moment, und diese Umrechnung macht, das ist kein technisches Hexenwerk. Gut, dann haben wir Sulu 9 Mobile auf der Rednerliste, bitte, deine Frage. Ja, genau. Ich hätte die Frage, wie es aussieht mit Forks, beziehungsweise ich habe gehört, es gibt schon eine Variante, die nennt sich wohl Litecoin oder so. Die Verfahren sind ja, soweit ich weiß, offen und da werden wir ja wahrscheinlich dann noch viele verschiedene Varianten von Bitcoin sehen. Und wie schätzt du das ein? Ist das eher was Gutes oder ist das eher was Schlechtes, dass wir nachher 50 verschiedene haben, die sich alle leicht unterscheiden? Ja, das habe ich schon angesprochen, das war dieses Freecoin. Es ist dann ein Fork, der mit Demurrage, also mit der automatischen Entwertung arbeitet. Es ist Litecoin, wie du gesagt hast. Es gibt Namecoins, die rechnen sich sichere DNS Records mit dem Bitcoin-Algorithmus. Es gibt noch ein paar andere. Ich denke, das Ganze ist ein bisschen Tummelplatz. Und es ist ein Experimentierfeld und das finde ich total spannend, um zu sehen, was passiert, was geschieht, was kommen da für neue mögliche Währungssysteme heraus. Ob sich die durchsetzen, das kann man nicht vorhersagen. Das kommt auch wieder auf das Vertrauen an. Glaubt jemand dran, dass das funktioniert? Wenn ja, wenn genügend Leute sich dieser gemeinsamen Halluzination hingeben, dann fliegt das. Und wenn nicht, dann fliegt es eben nicht. Ich hätte mal auf der Zeile 30 bis 35 habe ich noch ein paar Fragen zu Stefan, schreib mich bitte in die Rednerliste ab Zeile 130. Da stehen ein paar Leute, die warten auch. So, okay. Hat sich auch jemand Harry und so weiter oben reingeschrieben bei 116, 117? Das ist tiefer unten, Stefan. Ab Zeile 130 ist die Rednerliste. Und da wird er jetzt als nächstes Piratus drinstehen. Stellst du bitte deine Frage? Ja, gerne. Wir Piraten sind ja nächstes Wochenende auf der Straße gegen die Bestandsdatenauskunft. Und meine Frage ist jetzt, betrifft das eigentlich Bitcoin-Besitzer auch? Die sichern doch auch alles mit Passwörtern ab. Gibt es da in der Gemeinde irgendwie auch Probleme, die gesehen werden? Und gehen die mit auf die Straße? Nicht beantworten, weiß nicht. Ja, die werden mit Passwörtern gesichert. Wenn das ein Problem ist, dann fällt das genauso drunter wie alles andere. Aber da bin ich zu wenig bewandert, um das gescheit zu beantworten. Gut, dann habe ich Hyper auf die Liste umkopiert. Du bist auch hier im Raum, bitte. Ja, ich habe hier eine Frage. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht allzu technisch. Ich habe das quasi schon mal so mit Bitcoin beschäftigt, auch mal schon vor 2 Jahren. Hat mir das da mal ein halbes Jahr oder so angeschaut und dann habe ich das wieder aus den Augen verloren, weil da ist ja halt dann ziemlich gesunken. Da war ja vor 2 Jahren, gab es ja schon mal eine kleine Spekulationsblase, so ungefähr 2 Jahre ist das ja her. Und damals hieß es halt auch mal so, da gab es halt ein Chaos Radio Express dazu, damals hieß es halt so, dass das Protokoll halt noch so ein Problem hat, dass das halt viele Datenmengen auch sind dann. Wenn das mal in einem Umfang genutzt würde, wie heute American Express, dann würden halt bei jedem Client da mehrere Gigabyte am Tag an Daten anfallen. Hat man da inzwischen irgendwie Lösungen gefunden, dass das weniger wird? Das ist richtig, das ist ein Problem durch dieses Verteilen der Blockchain. Da gibt es meines Wissens noch keine Lösung, aber es gibt Diskussionen, wie mit dem umgegangen werden soll. Man redet, soweit ich weiß, von größeren und kleineren Bitcoin-Clients oder Bitcoin-Minern. Die einen haben die ganze Transaktionsgeschichte, die andere nicht. Meines Wissens ist das aber noch nicht gelöst, das Problem. Jo, Ken, magst du deine Frage stellen? Ja, ich habe nur eine kurze Frage. Du hattest vorhin etwas von Bitcoin-Proxys erwähnt. Was genau ist das? Kannst du mir den Zusammenhang sagen? Ich erinnere mich nicht gerade, was du meinst. Ich habe nur den Begriff vorhin gehört, dass du irgendwo gesagt hast, es gibt auch im Internet, es werden Bitcoin-Proxys angegriffen oder sowas. Es ging um den Zusammenhang mit Sicherheit. Nicht Proxys wirklich, es werden die Bitcoin-Miner angegriffen, es werden die Server angegriffen, die einerseits, also muss ich nochmal ausholen, es lohnt sich nicht mehr selber zu minen, also man kann da nicht genügend Rechenleistung auf die Beine stellen, um innerhalb von einem vernünftigen Zeitraum, also von mehreren Monaten, so einen Block zu bekommen, also schließt man sich mit anderen zusammen in einem sogenannten Pool, wo jeder trägt sein Schärflein bei an Rechenzeit. Und diese Server, diese Pool-Server werden angegriffen, die Exchanges werden angegriffen, und allenfalls, wenn irgendjemand einen Mining-Demon oder einen Bitcoin-Demon im offenen Netz hat, dann wird der auch angegriffen. Aber Proxy, ich erinnere mich nicht, ich kann jetzt auch den Zusammenhang nicht rekonstruieren, Bitcoin-Proxys gibt es, soweit ich das überblicken kann, nicht. Also ich habe da im Internet den Begriff Bitcoin Mining Proxy gelesen, aber ich habe nicht ganz verstanden, was es ist. Das wäre so ein Pool-Server, wo sich mehrere Leute zusammentun, um zu minen. Okay, vielen Dank. Jetzt kommst du dran, Stefan, bitte. Ja, danke. Also zu den Bitcoin-Zahlungsströmen, so habe ich ein paar Fragen. Also wie viele Inhaber zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesagt hast oder wo man das jetzt nachgucken kann. Vielleicht gibt es da bei den Statistiken was, also wie viele Wallet-Accounts es jetzt gibt derzeit? Müsstest du unter Bitcoin, muss schnell nachschauen, BitChain, Blockchain.info müsste alle statistischen Daten haben. Okay, vielleicht kannst du da mal gerade schauen, wegen den Fragen, da, ob du da was aufgreifen kannst noch. Also nächste, was mich interessieren wird, wäre, wie so in Richtung Umlaufgeschwindigkeit, wenn man denkt, das kann man wahrscheinlich nicht erfassen, aber weil es eben keine zentrale Stelle da gibt, wie die EZB oder Geschäftsbankensystem, aber wie oft im Schnitt so ein Bitcoin so die Runde dreht oder sowas? Gibt es da so eine? Ja, wenn du auf blockchain.info/charts gehst, da siehst du die aktuellen, das sind wirklich aktuelle Zahlen zu allen Benutzungen, wie viele Transaktionen laufen, wie die Marktkapitalisierung ist, die Transaktionsgebühren, Nummer, Anzahl Transaktionen etc. Okay, muss ich mich da mal reinlesen dann also. Also im Moment werden um die 70.000 Transaktionen pro Tag gemacht. Na gut, ist ja schon mal so ein Richtwert. Doch eine ganze Menge. Es ist nichts im Vergleich. Das ist Pipifax. Das ist nichts. Im Vergleich mit einem in Anführungszeichen richtigen Währung ist das ein, fällt nicht mal auf. Na gut, das wird dann auch wegen den Bruchteilen von Bitcoins dann auch sein, wo dann vielleicht auch überwiesen werden. Aber solange, weißt du, ob es da auch schon solche Hyperspeed, also diese Spekulationssysteme, so wie im Gebrauch sind, dieses Hyperspeed Spekulation da am Werke ist beim Bitcoin? Meines Wissens gibt es das nicht. Das liegt wahrscheinlich aber auch unter anderem daran, dass die aktuellen Exchanges, also die Mt. Gox und Konkurrenten, ihre Systeme überhaupt nicht im Griff haben und mit hohen Transaktionsvolumen überhaupt nicht zu Schlag kommen. Also wenn ich höre, dass Mt. Gox jetzt den Handel aussetzen muss und weil sie nicht nachkommen mit den Transaktionen bearbeiten, dann spricht das jetzt nicht wirklich dafür, dass sie das im Griff haben. Und dann da kannst du so Millisecond Mining und High Frequency Mining Trading geht gar nicht. Also es gibt sicher Arbitrage, dass man auf der einen Börse was einkauft und auf der anderen was verkauft, weil die unterschiedliche Kurse haben. Aber Highspeed ist das mit Sicherheit noch nicht. Okay, ich habe da mal was gehört, dass das so bis zu 5 Stunden dauern soll, bis eine Bank das bestätigt hat. So eine Transaktion, ist das immer noch so? Es ist so, dass das Netzwerk die Transaktion bestätigt und das dauert 6 Blöcke, also 6 mal 10 Minuten. Wenn eine Transaktion 6 mal in diese Blockchain eingewoben worden ist oder also 6 Bestätigungen drauf gefolgt haben, dann gilt diese Transaktion als gesichert. Und während dieser Zeit, während dieser Stunde könnte es eine alternative Realität geben. Vielleicht dazu ein kurzes Wort. Wie verhindert man, dass man das gleiche Bitcoin 2-mal ausgibt? Also das ist ja die große Gefahr bei virtuellen Währungen. Und das regelt sich eben so, dass das Bitcoin-Netzwerk sich darüber einigt, welches Bitcoin zuerst, also wenn jetzt wirklich jemand mal versuchen sollte, 2-mal das gleiche auszugeben, dann wird das ja in 2 Transaktionen festgehalten, das wird in 2 verschiedenen Forks jetzt von dieser Blockchain, von dieser Kette von Transaktionen sein. Und die Bitcoin-Miner, die schnappen sich eine von den beiden und bestätigen die. Und wenn mehr als 50% der Miner der Meinung sind, dass Variante A richtig ist und nicht Variante B, dann wird Variante A zur Wahrheit erkoren. Also das ist auch, damit haben wir auch einen möglichen theoretischen Angriff auf Bitcoin, ist, wenn jemand mehr als 50% der Rechenleistung gesamthaft aufbringen kann und kontrollieren kann, dann kann er die Realität umschreiben. Also dann kann er seine eigene Wahrheit festschreiben im Rahmen der Transaktion, welche Transaktion gültig ist und welche nicht. Aber eben, es dauert etwa eine Stunde, bis die Bestätigung da ist, bis diese Transaktion so weit in die Kette, Transaktionskette eingearbeitet ist, dass es nichts mehr an dieser Wahrheit zu rütteln gibt. Gut, danke. Kann ich noch eine letzte Frage kurz stellen? Ja, eine noch. Aber danke, eigentlich machen wir das ja meistens hier mit einer Frage und dann der nächste und so weiter und weniger so dieses Dialogsystem. Ja, dann habe ich meinen Blog halt durch, dann kann ich mal schnell weg. Eine Frage hätte ich noch, welchen Unternehmen sind da irgendwelche bekannt, wo sich darauf spezialisiert haben, irgendwie auf Mining oder das Trading und da irgendwie Geschäftsmodelle vertreiben oder ihre eigenen Poolserver oder sowas am Start haben? Ja, da gibt's ganzen Haufen Firmen, die das machen. Die bekannt kann man denen jetzt nicht sagen. Bitcoin Central ist gedeckt durch eine französische Bank, die da ein bisschen dahinter steht. Das Geschäftsmodell, das wirklich gut läuft, das ist das Geschäftsmodell, das schon im Goldrausch funktioniert hat, das ist nämlich Hosen und Werkzeuge zu verkaufen, also diese Mining Rechner zu bauen und zu verkaufen. Da gibt es eine Handvoll Firmen, die das anbieten. Das ist ein technologisches Wettrennen. Wer kommt schneller mit den schnelleren Chips raus? Das sind die Geschäftsmodelle, wo Firmen dahinter sind. Aber in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen haben sich die Venture-Kapitalisten haben sich für das Thema erwärmt und es ist absehbar, dass verschiedene Venture-gestützte Firmen in den nächsten Monaten aufs Tapet kommen und irgendwelche Sachen anbieten im Bereich Bitcoin, was immer das dann auch sein mag. Okay, jetzt haben wir Xande auf der Rednerliste. Kommst du bitte hoch? Und dann bitte gleich deine Frage. Ja, was ich immer als Problem sehe, das ist alles, wird immer verkomplizierter und verreglementierter. Wenn man dann solche Sachen, sagen wir mal, auf einem gewissen niedrigen Level halt, ja, die Möglichkeiten der Spekulation und so weiter und so fort, möglichst niedrig halt, einfach um einen Gegenwert zu schaffen als Finanzmöglichkeit, also als Währung, die einen realen Gegenwert hat in Arbeit, als Ware und so weiter und so fort, und immer das Ganze zu verkomplizieren und immer mehr Möglichkeiten mit reinzubauen, das ist ja genau dasselbe Problem, was jetzt mit anderen Währungen im Endeffekt besteht. Wieso wird das eigentlich nicht von Haus aus einmal bedacht, sondern wird immer versucht, ja, das Ganze möglichst zu verkomplizieren? Also es ist eine philosophische Frage und ich denke, die Antwort liegt in der menschlichen Natur. Also eine der sieben Todsünden, das ist Gier und das spielt hier genauso wie überall anders. Diese ganzen alternativen Systeme, die auf, ich sag's jetzt mal überspitzt, Gutmenschen, Prinzip des Gutmenschen setzen, das funktioniert im kleinen Rahmen. Also es gibt eine Reihe von alternativen Währungen, die nennen sich Timebanks. Das ist in England zum Teil sehr verbreitet, wo man sagt, man handelt mit Zeit. Also ich hüte dir deine Kinder für eine Stunde und dafür machst du mir eine Stunde Gartenarbeit. Das funktioniert in lokalen Communities, in kleinen lokalen Communities. Und alles, was größer wird, da fängt es dann an, schief zu gehen im philosophischen Sinn. Also dann haben wir die Realität, die wir jetzt haben, wo die Banken Amok laufen, im Bestreben immer noch reicher zu werden. Und auch diese Bitcoin-Spekulation natürlich, das sind die gleichen Mechanismen. Also man sieht die Möglichkeit, auf die Schnelle Geld zu machen und die Dollarzeichen in den Augen oder die Bitcoin-Zeichen in den Augen glänzen und man legt los und vergisst dann alles andere, was eigentlich an Gutem da ist. Das, sowas sehe ich, wenn überhaupt, dann nur in kleinen lokalen Gemeinschaften, wo man sich kennt und wo eine soziale Kontrolle darüber besteht, was geht und was nicht geht. Darf ich noch kurz? Ja. Gut. Du sagst, das ist ein philosophisches Problem, das in, sagen wir mal, kleineren lokalen Bereichen möglich ist, nicht aber, sagen wir mal, auf komplett die Welt anzuwenden. Ich bin jetzt sowieso so mal von Haus aus der Meinung, dass eine Dezentralisierung vieler Dinge das bessere Modell wäre als eine Zentralisierung. Wir sehen es ja jetzt auch in der Politik, ne? Alles wird versucht, mehr zu zentralisieren, andere Bereiche werden privatisiert. Und als gutes Beispiel, was weiß einer in Genf oder in Berlin oder in Kiel über die Probleme, die jetzt zum Beispiel in Garmisch-Partenkirchen oder was lokal vor Ort sehen, bestehen. Darum denke ich halt, dass gewisse Dinge lokal erst einmal sozusagen geregelt werden sollten. Und wenn sie dann in einem vernünftigen Rahmen laufen, eine Schnittstelle geschaffen wird, Interface zwischen sozusagen zwei Lokalitäten und das auch relativ, dann zwischen denen ausgehandelt wird und jetzt halt weniger dann von einer sozusagen am Overlord, der drüber sitzt und sich die ganze Sache sozusagen unter den Nagel reißt, weil, wie du schon sagst, das ist ein menschliches Problem. Die menschliche Natur sicherlich ist raubtierhafte, Aber auch das kann man ausbremsen, bin ich der Meinung. Ja, es gibt eine ganz einfache Lösung. Also ich kann euch das Modell Schweiz schwer empfehlen. Föderalismus, unsere politische System ist auf mehreren Ebenen reguliert und das fängt bei Gemeinden an, die dann in Kantonen und am Schluss in Bund übergehen. Und jeder dieser Stellen hat ihre eigenen Verantwortungen und ihre eigenen Kompetenzen. Und das funktioniert wunderbar. Also kleine Probleme werden in der Gemeinde geregelt, größere Probleme im Kanton, die großen Probleme auf Bundesebene. Das funktioniert wunderbar. Das ist ein sehr, sehr stabiles System. Wenn man etwas machen will politisch, dann glaube ich, wäre es sicher interessant, sich dieses System anzuschauen. Also als Demokrat und Nutznießer dieses Systems bin ich absolut zufrieden damit. Das ist das Beste aller möglichen demokratischen oder Staatensysteme, die ich kenne, hat seine Nachteile. Es dauert alles etwas länger. Es ist alles zum Teil etwas komplizierter, weil Gemeinde A hat, was weiß ich, andere Schulregelungen als Gemeinde B. Das stimmt zwar nicht, aber es ist von Kanton zu Kanton verschieden. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das extrem gut. Extrem gut. Also das, wenn man etwas ändern will, dann bewegt euch in Richtung Schweizer Modell. So ähnlich ist es ja in Deutschland auch, wobei auf lokaler Gemeindeebene, um selbst etwas polemisch zu sagen, sich der Gestaltungsspielraum meistens auf die Friedhofssatzung beschränkt und alles andere von oben doch irgendwie mehr oder weniger vorgegeben wird. Aber ja, euer Modell ist in vielen Bereichen interessant, auch mit diesen Widerspruchsfristen. Aber das lenkt, glaube ich, vom eigentlichen Thema ein bisschen ab. Happy Harry, du hast noch eine Frage. Ja, ich habe noch eine Frage zum Bitcoin-Mining. Mir ist das System noch nicht wirklich klar. Ich habe also darüber nichts Genaues gefunden. Und zwar, wir haben ja weltweit hunderte von Millionen von Rechnern, die theoretisch zur Generierung von Bitcoins, vom Bitcoin-Mining eingesetzt werden können. Und im Zuge, sage ich mal, der Entwicklung von Grafikkarten oder was auch immer, erhöht sich ja die Rechenleistung enorm. Ich glaube, innerhalb des letzten 2 Jahre hat sich die Rechenleistung von so einer Grafikkarte um 60-70% mindestens erhöht. Und dafür sind dann diese Block, die man dann errechnet, runtergegangen von 50, glaube ich, ist mittlerweile auf 25 Bitcoins, nicht? Das heißt, man hat das, was errechnet worden ist, im Grunde genommen der Rechenleistung wieder angepasst mit irgendwelchen Algorithmen. Jetzt meine Frage, was wird da eigentlich errechnet? Und könnte man nicht, sage ich mal, so nach dem so eine Art Welfare-Gedanken ganz konkrete Berechnungen anstellen, dass man zum Wohle der Welt, sage ich mal, irgendwelche Dinge berechnet. Die Rechenpower wäre ja da, die derzeit nur mit irgendwelchen Supercomputern errechnet werden können, so dass tatsächliche Werte geschaffen werden. Es gibt ja keiner den Auftrag, der sagt, ich habe ein mathematisches oder physikalisches Problem, ich brauche jetzt Rechenleistung, rechnet mal, ihr kriegt Bitcoins dafür. So ist es ja nicht, sondern es wird irgendwas gerechnet nach irgendwelchen Algorithmen und danach wird Bitcoin erzeugt. Also im Grunde genommen wird eine Menge Wärme produziert, um Geld zu machen. Ja, vollkommener Unsinn an sich. Wäre es vorstellbar, jetzt die Frage nach der Einführung, ich hoffe, dass es rausgekommen ist, worauf ich hinaus möchte. Und die Frage ist, wäre es vorstellbar, dass man also, sage ich mal, den Bitcoin eben auf Basis eines Welfare-Gedankens aufbaut, dass man sagt, mit dieser Rechenleistung wird konkret irgendetwas für die Wissenschaft zum Beispiel getan? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist in der Tat so, die Rechenleistung, die diese Bitcoin-Miner einsetzen, die ist verpufft. Es ist zwar ein kompliziertes mathematisches Verfahren, im Schluss ist es einfach eine Lotterie. Wer findet am schnellsten die richtige Zahl, die diese Bedingung erfüllt, von der ich vor einer Stunde etwa geredet habe. Der Welfare-Gedanke, den finde ich persönlich spannend, ist mit Bitcoin nicht realisierbar. Also das Protokoll, das Bitcoin-Protokoll, die Algorithmen sind nicht dafür ausgelegt, dass da etwas Sinnvolles damit gerechnet wird. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, ja, es wird sehr viel Strom und sehr viel Wärme dafür aufgewendet. Das ist das Gegengewicht dazu, dass man nicht einfach gratis oder umsonst zu diesen Coins kommt. Und Unterdessen ist es mit einem Rechner mit Grafikkarten ist es nicht mehr machbar, energietechnisch effizient Bitcoins zu meinen. Man muss jetzt im Moment muss man Spezialchips haben, die dann wieder sehr energieeffizient sind für die Leistung, die sie bieten können. Ich denke, irgendwann wird sich das dieses Mining wird sich erledigen, weil es nicht so wahnsinnig spannend ist, so viel Energie zu verbraten. Wobei das dann auch wieder eine Frage ist, wie viel ist denn der Wert dieser Bitcoins? Ja, danke. Die Rednerliste ist auch am Ende. Ich denke, nach jetzt knapp oder rund eineinhalb Stunden sind wir auch soweit durch. Wir beschränken das ja unten zumindest in anderen Räumen immer so auf eineinhalb Stunden. Das ist ein ganz guter Zeitraum. Mir ist gerade so während der Sache auch mit dem Schweizer System noch der Gedanke gekommen. Jetzt weiß ich aber auch nicht, wie gut du das deutsche System kennst mit dem Finanzamt. Und zwar, wie denkst du, wäre die Reaktion, wenn man demnächst auf seiner Umsatzsteuererklärung irgendwie mal was von Bitcoins draufschreibt? Weil wenn man da jetzt halt zum Finanzministerium sonst was guckt, da gibt es ja noch keine Umrechenfaktoren. Kannst du dir da eine Reaktion vorstellen? Ja, die fällt eher zynisch aus. Ich kenne das deutsche System ein bisschen. Ich habe vor ein paar, also schon auch schon 10, 15 Jahre her, meine Firma gegründet in Deutschland, mitgegründet. Das war die Hölle. Also ich frage mich, wie ihr mit dem System leben könnt. Wie wird der Finanzminister reagieren, wenn da Bitcoin draufstehen? Der wird, wenn das genügend Leute machen, wird es wahrscheinlich ein Gesetz geben und der Gesetzeskorpus zum deutschen Steuerrecht wird sich erweitern. Was der damit macht, keine Ahnung. Der Schweizer Finanzler, der wird nachfragen, was das ist und uns dann verstehen wollen und dann irgendwann sagen, es ist nicht, ich weiß nicht, ist nicht so wichtig. Ich weiß es nicht. Ich komme da, ich weiß nicht, ob das jetzt dahin gehört oder so, aber ich glaube, es kommt drauf an, oder den Unterschied, den ich beobachte zwischen dem Schweizer Finanzamt und dem deutschen Finanzamt und vielleicht geht das noch weiter auf die ganzen sonstigen Beamten und Apparate da habe ich den Eindruck, dass der Schweizer, die Schweizer Beamten und die Schweizer Administration und die Schweizer Steuern und so weiter, die sehen sich als Dienst am Bürger und arbeiten auch so, während die Deutschen, das ist krass überspitzt, nehmt mir das bitte nicht übel, die sehen den Bürger als Feind, der ihn betrügen will und so verhalten sich die beiden auch. Also in der Schweiz ist es so, wenn ich meine Steuern nicht bezahlen kann, oder meine fängt nur schon mit der Steuererklärung an, wenn ich die nicht fristgerecht einreichen kann, rufe ich am Steueramt an und sage, hört mal, ich kann meine Steuern nicht bezahlen, ich kann aber vielleicht jeden Monat so und so viel, einen Betrag von so und so hoch abliefern. Dann sagen sie, ja wunderbar, schön, dass Sie uns das gesagt haben, wir schicken Ihnen gleich die neuen Einzahlungsscheine zu und eine Bestätigung, dass wir das so machen. Und dieser Dienst am Bürgergedanke, ich glaube, das ist etwas, was in vielen anderen Ländern total fehlt. Und drum wird die Reaktion des Finanzministers vielleicht in Deutschland anders ausfallen als die unseres Finanzministers. Ja, danke. So ein bisschen außerhalb der Fehlerbubble mal Erfahrungen und so Sachen zu erfahren, ist ja auch immer ganz gut. Sabat, du wolltest gerade noch was sagen, glaube ich. Ja, die Frage ist halt, was wir jetzt als Beraten stellen müssen. Wie würden wir reagieren, wenn wir Finanzminister wären? Das heißt, wir haben ja schon ein paar Sachen hier aufgeworfen und wir müssen uns auch mal überlegen, wenn jetzt eine Währung dezentral ist, nicht kontrollierbar ist und ich glaube auch nicht, dass solange es Kryptographie gibt, das Kryptogeld muss jetzt nicht Bitcoin sein, kann auch ein intelligenteres Modell sein, dass Kryptographie kontrollierbar ist, dann haben wir ein Problem. Das heißt, dieses Problem wird sich natürlich darauf beziehen, ob Leute noch auf Einkommen oder Vermögenssteuern bezahlen. Und da wollte ich eigentlich dazu mal anregen, dass man diesen Gedanken auch mit in die politische Auseinandersetzung oder in die politische Debatte bei uns mit einbaut. Das heißt, als Kraft, als politische Kraft der Informationsgesellschaft, wie verändern Kryptowährungen überhaupt die Staatenfinanzierung? Da sage ich als Nichtspolitiker einfach nichts dazu. Das ist klarer, da ist Handlungsbedarf da. Vielleicht. Absolut. Also Rick hat es ja schon angeregt, dass man sich darüber mal Gedanken macht, ob es überhaupt noch Sinn macht. Also wenn ich Vermögen anonym transferieren kann, dann kann ich Vermögen nicht mehr besteuern. Ja, es ist nicht anonym. Es ist eben nicht anonym. Es ist pseudo-anonym. Und irgendwann, ich gehe mal davon aus, dass es noch eine ganze Weile dauert, bis Bitcoins als wirkliche Währung genutzt werden können. Dann ist es auch wieder kein Problem, weil dann kann man Sachen kaufen damit. Dann fällt das ganz normal unter Einkünfte, wird in der Steuererklärung aufgeführt. Und solange das nur in Fremdwährungen gewechselt werden kann, irgendwann muss das Geld auch wieder zurück in den Geldfluss kommen und da wird sich das Finanzamt dann einklinken und sagen, jetzt hätten wir gern was davon. Oder wo kommt das Geld überhaupt her? Also man kommt nicht drum herum. Ja, ich denke auch, dass eher der Geldfluss kontrollierbar ist, als das, was man auf dem Konto hat. Ich meine, du merkst es ja auch, das habt ihr ja auch in der Schweiz, dass auch das Bankengeheimnis immer mehr aufgeweicht wird. Und ich frage mich, ob sowas beim Bitcoin möglich ist, also dass jemand sieht, wie viel Geld habe ich auf meinen unterschiedlichen Konten, die ich dann natürlich auch habe, oder in meinem unterschiedlichen Wallet, habe ich da überhaupt zur Verfügung oder beziehungsweise angespart. Ja, das ist technisch, glaube ich, nicht lösbar, dass man es einfach machen kann. Zum Thema Bankgeheimnis. Das Bankgeheimnis wird ja oft, jetzt um da noch politisch zu werden, trotzdem, das Bankgeheimnis in der Schweiz wird ja oft einfach gesagt, ja, da können die Ausländer verstecken ihre Gelder da in der Schweiz. Bankgeheimnis hat aber noch was ganz anderes. Der Staat, unser Staat hat keinen Zugriff auf mein Bankkonto. Im Gegensatz zu Deutschland. Also es kann nicht vorkommen, dass der Staat mein Konto pfändet, wie das bei Bekannten von mir passiert ist. Die Steuerfahndung steht im Haus und plötzlich ist das Geld vom Konto weg. Das ist die viel interessantere Form von Bankgeheimnis meines Erachtens. Und das ist auch wieder dieses wem dient der Staat Gedanke, den ich vorher angesprochen habe. Also das Bankgeheimnis ist der Schutz des Bürgers vor dem Staat teilweise. Gut, jetzt ist Harry hier nochmal reingekommen. Wolltest du noch was sagen oder was ist der Grund? Oh nee, ich bin noch nicht mehr runtergegangen, Entschuldigung. Okay, Danny, wolltest du was sagen? Du bist eigentlich der Organisator von dem ganzen Abend. Ja, ich wollte mich nochmal bedanken für die Zeit und für den sehr, sehr informativen Abend. Ja, das ist gern geschehen, freut mich, dass es so angekommen ist. Jo, jetzt kommt Halbjahr nochmal vorbei. Ich würde auch jetzt, oder Halbjahr, mach mal du bitte erst. Okay, also die letzte Frage, die ich jetzt noch habe, ist, ich hatte immer mal früher so festgestellt, so vor 2 Jahren, dass das Mike mit dem Micropayment irgendwie ein problematisch wird. Also wenn man halt versuchte, damals mit dem Client weniger als 0,01 Bitcoin irgendwo hin zu transferieren, da hat er irgendwie rumgemeckert, dass er jetzt eine Transaction Fee gerne hätte oder sowas. Ich weiß nicht, ob mittlerweile irgendwie halt sowas mal in der Richtung hier geht, dass man wirklich halt ein Micropayment hat. So nach dem Motto hier, was weiß ich, halt, dass man halt auch mal auch jemanden einfach mal nicht die ganze Bitcoin oder so zahlen muss, sondern halt noch nur mal eine Mikro-Bitcoin oder sowas. Ja, das richtig, es gibt Transaktionsgebühren, die sind im Prinzip freiwillig, der Client treibt die jetzt aber ein. Diese Transaktionsgebühren, die werden dazu gebraucht, um die Miner zu animieren, tatsächlich zu minen. Und zwar geht es im Hinblick darauf, dass es immer weniger Bitcoins geben wird in Zukunft. Wie verdient dann ein jemand Geld, der meint, also der Strom und Rechenzeit investiert? Der bekommt die Transaktionsgebühren aller Transaktionen, die in seinem gemeinten Block drin sind. Und das ist meines Wissens ist das konfigurierbar im Client, also im Source Code des Clients, dass man angeben kann, wie groß die Transaktionsgebühr sein kann oder muss. Und das ist geplant, soweit ich weiß, dass diese Transaktionsgebühren immer kleiner werden, wenn das Bitcoin mehr Wert hat. Es ist so, dass eine Transaktion, die keine Transaktionsgebühr trägt, von den Minern nicht unbedingt bearbeitet werden muss. Also die können die liegen lassen und sagen, nö, interessiert mich jetzt nicht. Ich nehme lieber die Transaktion, die wo ich noch was dran verdiene. Das ist der Mechanismus, der hinter diesen Transaktionsgebühren steht. Naja, das war jetzt so nicht ganz meine Frage. Also die Transaktionsgebühren sorgen letztendlich dafür, dass halt besonders, also ich habe halt gerade festgestellt, vielleicht war das auch ein Bug im Client oder so, aber je weniger man immer, wenn man weniger überweisen wollte, wollten die Transaktionsgebühren haben und deswegen war halt so die Sache, dass man das halt quasi dann letztendlich vom Micropayment vergessen kann, deswegen. Das ist richtig, das ist tatsächlich so. Das liegt daran, dass jede Transaktion, egal wie groß oder klein sie ist, halt Platz und Rechenzeit kostet, die der Miner leisten muss und die in der Blockchain dann auch vermerkt ist. Also man möchte nicht unbedingt Millionstel Bitcoin Transaktionen haben, weil die halt auch ihre paar hundert Byte an Daten haben und eher größere. Das ist alles in Zusammenhang mit den Problemen, die angesprochen wurden, ist ja, was ist, wenn das wirklich abhebt und wir Hunderttausende von Transaktionen oder Millionen von Transaktionen haben und gigabyteweise Daten dann pro Tag speichern müssen. Geht in diese Richtung rein. Drum kostet eine kleine Transaktion etwas, weil sie Platz in der Blockchain braucht. Gut, eigentlich hat man ja die Frage-Sache abgeschlossen. Ich würde auch gern die Veranstaltung komplett beenden, dann auch mit der Aufnahme und so weiter, aber natürlich hinterher noch zu einer offenen Gesprächsrunde einladen, wenn du, Jens, Christian, da auch Lust drauf hast. Jetzt Kentonic, dich bitte noch als Letzten. Ich weiß nicht, hast du noch eine kurze Frage? Ja, aber das können wir auch anschließend machen. Okay, dann beschließe ich das mal. Bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Jens Christian für die vielen spannenden Informationen. War einiges Neues auch für mich dabei. Und ich denke, wir beobachten das ganze Thema mal und gucken, ob sich das nicht irgendwie mit den Bitcoins auch ein bisschen mehr etabliert, so in unseren Kreisen. Die Anträge, ich glaube, zum Mitgliedsbeitrag bezahlen in Bitcoins gab es ja auch schon mal oder wurden zumindest angedacht. Okay, vielen Dank. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier im Podium einfach weiter mit einer freien, mehr oder weniger unmoderierten Runde. Wer mitreden will, kommt drauf. Falls es zu chaotisch wird, dann müssen wir halt doch ein bisschen regulierend eingreifen. Okay, vielen Dank. Ja, danke auch für die Einladung und ich komme gern noch ein bisschen mitdiskutieren, aber ich muss mal schnell etwas zu trinken holen. Ich bin in ein paar Minuten dann dabei. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach die paar Minuten Pause, 5 Minuten oder so und inzwischen können Leute sich sortieren oder auch hier raufkommen. Und auch für dich, an dich, Danny, noch vielen Dank für die Orga. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.